بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم الله سأل بما اسم هاتسيقن الله زيقن هاي من هاتسيش كايدا نتنقفيت محمد صلى الله عليه وسلم. Ich bezeuge, dass es kein Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er diese Sitzung zu einer Sitzung der Barmherzigkeit macht und dass wir, wenn wir aus dieser Sitzung hinausgehen, mit vergebenen Sünden hinausgehen. Und wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass niemand, der an dieser Sitzung teilgenommen hat, egal ob er körperlich anwesend ist oder von Weitem zuhört, von diesem Guten ausgeschlossen ist. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er uns Ikhlas gibt. Und wir beginnen inshallah ta'ala heute mit der vierten Sitzung zu der Erläuterung zu Al-Usul Al-Thalatha, den drei fundamentalen Grundlagen. Und ich lese den Abschnitt vor, den wir zuletzt behandelt haben. Es ging um den zweiten von drei Punkten, den der Gelehrte uns mitteilen möchte, den wir unbedingt wissen müssen oder den jeder Muslim zu wissen hat. Der eine war, der erste Punkt ging um Allah subhanahu wa ta'ala. Und der zweite Punkt, den lese ich jetzt vor, das ist, was wir beim letzten Mal behandelt haben. Allah hat kein Wohlgefallen daran, dass man ihm etwas in seiner Anbetung beigesellt. Kein nahestehender Engel, noch ein entsandter Prophet. Und der Beweis ist die Aussage des Erhabenen. Und die Gebetsstätten gehören doch Allah, so ruft niemanden neben Allah an. Surat al-Jinn, Vers 18. Und wenn wir schon über die Sache mit der Anbetung sprechen, das heißt, wenn wir schon über Ibadah sprechen, dann ist es angebracht, ein bisschen näher einzugehen auf den Begriff der Ibadah. Damit haben wir beim letzten Mal angefangen und wollen das heute noch ein bisschen mehr intensivieren. Doch bevor wir zu dem dritten Punkt übergehen und über die Ibadah sprechen, möchten wir noch etwas nachtragen. Und zwar sagte der Autor, kein nahestehender Engel, noch ein entsandter Prophet. Und dieser Ausdruck, es ging ja darum, dass niemand Allah subhanahu wa ta'ala zur Seite gestellt werden darf. Und wenn das nicht einmal in Bezug auf Engel gilt, oder wenn man nicht einmal einen Engel neben Allah stellen darf, und auch kein entsandter Prophet, die besten aller Menschen darstellen, dann schon gar nicht irgendwelche anderen Menschen, seien sie noch so rechtschaffen, so werden sie nicht die Stufe der Rechtschaffenheit eines Propheten erlangen. Also das heißt also, wenn es für die einen nicht gilt, dann für die anderen erst recht nicht. Das nennt man Qiyas Aula. Wie dem auch sei, der Ausdruck entsandter Prophet, Nabi Mursal, weist darauf hin, dass es mehr als eine Art von Propheten gibt. Und wir unterscheiden in unserer Religion von zwei verschiedenen Arten von Propheten. Der eine ist der Nabi und der andere ist der Nabi Mursal. Und manchmal auch nur einfach Rasul genannt. Und der Grund hierfür ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala im Koran al-Karim einen Unterschied gemacht hat zwischen einem Nabi und einem Rasul. Denn Allah sagte subhanahu wa ta'ala, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّ أَلْقَ الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَتِهِ und so weiter und so fort. Eine Aya aus Surat Al-Hajj, in der Allah subhanahu wa ta'ala uns beschreibt, dass egal welchen Propheten oder Gesandten Allah subhanahu wa ta'ala vor Muhammad s.a.w. entsandt hat, so hat, das ist jetzt die sinngemäße Bedeutung der Aya, so hat der Shaitan immer versucht, sie durch Einflüsterungen immer vom Weg abzubringen, wie er jeden Menschen versucht, vom Weg abzubringen. Aber natürlich, Allah subhanahu wa ta'ala schützt seine Diener, Allah schützt seine Awliya, und zu ihnen gehören natürlich die Propheten. Aber der entscheidende Teil in der Ayah ist, dass Allah einen Unterschied gemacht hat zwischen einem Nabi und zwischen einem Rasul. Und auch hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam einen Unterschied zwischen diesen beiden gemacht, denn Allah subhanahu wa ta'ala hat den ersten aller Gesandten geschickt, das ersten aller Rasul geschickt, das war Nuh a.s. Denn Der Beweis dafür ist, dass die Menschen am Tag der Auferstehung, wenn sie zu den Propheten gehen, einen nach dem anderen, da werden sie zu Nuh a.s. in zweiter Instanz gehen und sie werden zu ihm, werden ihn bitten, um Fürsprache einzulegen bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und der Grund, warum sie sich an ihn wenden, wird eben sein, weil er eben der erste Mensch ist, den Allah zu den Menschen entsandt hat. Also er ist der erste Rasul Allahs subhanahu wa ta'ala zu den Menschen. Im Gegensatz dazu wissen wir, dass der erste Prophet war Adam alayhi salatu wassalam. Die Gelehrten haben unterschiedliche Ansichten darüber, was letztendlich den Rasul von dem Nabi unterscheidet. Wir sind uns aber einig darüber, dass jeder, also wir sind uns mehr oder weniger einig darüber, weil es gibt eine schwache Ansicht, eine sehr schwache Ansicht, die keinen Unterschied macht zwischen einem Rasul und einem Nabi und beides gleich behandelt. Sie sagen, jeder Rasul ist ein Nabi und jeder Nabi ist ein Rasul. Aber unabhängig von dieser Ansicht sind wir uns einig darüber, dass jeder Rasul ein Nabi ist und nicht jeder Nabi ein Rasul ist. Das heißt also, dass die Rasul, sie haben eine zusätzliche Eigenschaft, die bei den Nabi nicht vorhanden ist. Und darauf weist auch hin manche Überlieferungen, in denen auch die Zahlen erwähnt werden, wie viele Nabi es gab und wie viele Rasul es gab. Und so heißt es in einer Überlieferung, die von manchen Gelehrten als authentisch eingestuft worden ist, dass es 124.000 Propheten gab und gut 300 Rasul, also 124.000 Nabi und gut 300 Rasul. Und das weist darauf hin, dass eben die Rasul sind eine Auswahl dieser Auswahl, eine Auswahl dieser Propheten. Natürlich ist es immer besser, wenn man den Begriff Nabi verwendet, denn der Begriff Nabi kommt oder hat religiös gesehen eine bestimmte Bedeutung, die in der deutschen Sprache nicht zum Vorschein tritt. Weil im Deutschen sagt man Prophet und es bedeutet eine Person, die etwas prophezeit. Das heißt, die etwas voraussagt, was in der Zukunft geschehen wird. Und das ist sicherlich eine Sache, die die Propheten gemacht haben, durch Eingebung von Allah subhanahu wa ta'ala. Aber es war nicht das Wesentliche, was sie ausgemacht hat. Und deswegen ist es besser, dass man den arabischen Begriff Nabi verwendet und dann das auch gleich definiert, um zu wissen, was man darunter natürlich versteht. Und wir verstehen unter einem Nabi, also erstmal das Wort Nabi sprachlich gesehen, kommt entweder vom Wort Naba oder vom Wort Nabwa. Naba bedeutet die Nachricht, weil ein Nabi ist jemand, der die Nachrichten Allahs subhanahu wa ta'ala an die Menschen verkündet, an die Menschen überbringt. Oder es kommt von Nabwa. Nabwa ist eine erhöhte Stelle. Und deswegen ist ein Nabi eine Person, die über allen anderen Personen steht, weil sie von Allah subhanahu wa ta'ala ausgewählt worden ist. Das ist ein Nabi. Das gilt auch, das ist die sprachliche Bedeutung. Aber was ist die religiöse Bedeutung? Wir verstehen darunter einen Menschen, den Allah subhanahu wa ta'ala ausgewählt hat, um ihm Wahi einzugeben. Wahi ist das, was wir sprachlich übersetzen mit Offenbarung. Das hat natürlich auch eine religiöse Definition. Und zwar, dass es geht um die Wahi ist eine schnelle und insgeheime Informationsübermittlung. Eine schnelle und insgeheime Informationsübermittlung, das ist Al-Wahi. Und gemeint ist von Allah natürlich an einen seiner Propheten, wenn wir das religiös betrachten wollen. Und darum geht es uns letztendlich. Das ist die Bedeutung von Nabi. Tayyib, Rasul, was ist die Bedeutung von Rasul? Wie gesagt, manche Gelehrten haben gesagt, dass beides das Gleiche. Aber eine zweite Ansicht ist, und das ist die Ansicht von Sheikh al-Islam, rahimahullah ta'ala, Ibn Taymiyyah. Er sagte in seinem Buch An-Nubuwat, er sagt, dass die Rasul diejenigen sind, die zu Ungläubigen entsandt worden sind. Diejenigen, die zu Kuffar entsandt worden sind, mit einem neuen Gesetz. Diejenigen, die zu Kuffar entsandt worden sind, mit einem neuen Gesetz. Und im Gegensatz dazu, die Nabi sind diejenigen, die zu gläubigen Menschen entsandt worden sind. Zu Menschen, die grundsätzlich Gläubige sind, ein gläubiges Volk, und sie richten unter ihnen und sie urteilen unter ihnen mit dem bereits vorhandenen Gesetz. Das heißt, sie kommen also nicht zu einem neuen Gesetz, mit einem neuen Gesetz, und sie sind auch nicht zu einem ungläubigen Volk entsandt worden. Und was darauf hinweist, ist eben die Sache mit Adam a.s. Adam hat kein neues Gesetz überbracht, und im Gegensatz dazu, Nuh a.s. hat ein neues Gesetz gebracht, und er war zu einem Volk, welches entsandt worden, das Götzendiener war. Woher wissen wir, dass er ein neues Gesetz gebracht hat? Ja, weil er die Menschen zu einem Gesetz aufgerufen hat. Deswegen muss natürlich nicht sein, dass immer alle Eigenschaften zutreffen, aber das ist ein Hinweis darauf, dass ein Rasul nicht das gleiche ist wie ein Nabi. Denn worin unterscheidet sich im Wesentlichen der Prophet Nuh a.s. von Propheten Adam? Natürlich durch die Entsendung zu einem Volk, im Gegensatz zu Adam a.s. Sehr oft, wenn ich spreche, benutze ich im Arabischen den Singular eines Wortes. Das heißt, ich sage Rasul, ich sage Nabi, obwohl natürlich man im Deutschen an der Stelle, an der es verwendet wird, man im Plural verwendet wird, würde. Aber das ist eine Art und Weise, wie ich das grundsätzlich versuche einzuhalten. Auch wenn ich etwas schreibe, sage ich die Nabi, obwohl es eigentlich heißen müsste korrekt im Arabischen die Anbiya zum Beispiel oder die Nabiyun, wenn man den Plural im Arabischen verwenden möchte. Es gibt im Arabischen manchmal mehr als einen Plural, den man verwenden kann. Das gleiche gilt für Rasul. Rasul, einer der Plural, der Plural von Rasul ist Rasul. Aber trotzdem sagen wir, die Rasul haben gesagt und so weiter und so fort. Tayyib, diese Fallunterscheidung ist natürlich schön, um sie zu wissen. Und man, je mehr Informationen ein Mensch hat, desto besser kann er, desto mehr ist sein, desto stärker wird sein Iman. Und desto besser versteht er den Koran al-Karim. Ansonsten ist es keine fundamentale Sache in unserer Region, diesen Unterschied zwischen diesen beiden Dingen unbedingt kennen zu müssen. Tayyib, jetzt gehen wir weiter zum dritten Punkt, in dem der Autor sagt, rahimallahu ta'ala, das dritte, also das, was jeder Muslim wissen muss, derjenige, der dem Gesandten gehorcht und Allah einzig dient, diesem steht es nicht zu, jene zu lieben und zu unterstützen, mit denen Allah und sein Gesandter verfeindet sind, sei es auch ein nahestehender Verwandter. Und der Beweis ist die Aussage des Erhabenen, also das natürlich auf Deutsch direkt übersetzt, das geht um das Ende von Surat Al-Mujadala. Du findest keine Leute, die an Allah und den letzten Tag glauben und denjenigen Zuneigung zeigen, die Allah und seinen Gesandten zuwiderhandeln. Auch wenn diese ihre Väter wären oder ihre Söhne oder ihre Brüder oder ihre Sippenmitglieder. Jene, in ihre Herzen hat er den Glauben geschrieben und sie mit Geist von sich gestärkt. Er wird sie in Gärten eingehen lassen, durch Alten von Bächen, ewig darin zu bleiben. Allah hat Wohlgefallen an ihnen und sie haben Wohlgefallen an ihm. Jene sind Allahs Gruppierung, sicherlich Allahs Gruppierung, dies sind diejenigen, denen es wohl ergehen wird. Oder denen es wohl ergeht. Oder das sind diejenigen, die erfolgreich sind. Tayyib, wenn wir uns über diesen dritten Punkt was unterhalten, geht es hier im Wesentlichen um ein Thema, was man im Arabischen wiedergibt mit Al-Wala. Man sagt auch Al-Wala und Al-Bara. Und das heißt, dass man jemanden liebt oder verabscheut für Allah subhanahu wa ta'ala. Und darüber reden wir aber gleich. Erstmal wollen wir sprechen über die Aussage, derjenige, der dem Gesandten gehorcht und so weiter und so fort. Was bedeutet es, dem Gesandten zu gehorchen? Und was ist der Zusammenhang zwischen dem Gehorchen des Gesandten sallallahu alaihi wasallam und dem Anbeten Allahs subhanahu wa ta'ala? Denn wir haben jetzt, liebe Geschwister, zwei Begriffe, die wir miteinander in ein Verhältnis bringen möchten. Wir haben beim letzten Mal den Begriff Ibadah kennengelernt und werden heute den Begriff Ta'a kennenlernen. Der Begriff Ibadah könnt ihr euch erinnern, das war, wir haben letztes Mal die Definition von Sheikh al-Islam, rahimahullah ta'ala, erwähnt. Und er sagte, Ibadah, er sagt, ist ein Sammelbegriff für alles, was Allah an sichtbaren und verborgenen Aussagen und Taten liebt und womit er zufrieden ist. Ein Sammelbegriff für alles, was Allah an sichtbaren und verborgenen Aussagen und Taten liebt und womit er zufrieden ist. Das heißt, alles, was Allah liebt, ist eine Ibadah. Das ist die Definition von Sheikh al-Islam, rahimahullah ta'ala. Aber wir wollen verstehen, was er damit meint. Denn wenn wir diese Aussage jetzt näher uns betrachten, stellen wir uns ein paar Fragen. Wenn alles, was Allah subhanahu wa ta'ala liebt, an Aussagen, an Taten und so weiter und so fort, eine Ibadah ist. Das bedeutet, dass wenn ich etwas mache, was Allah subhanahu wa ta'ala im Koran erwähnt hat, eine Aufforderung, nehmen wir als Beispiel das Salah. Das Salah, Allah fordert uns dazu auf, wenn du das machst für Allah subhanahu wa ta'ala, oder allgemein, wenn du es machst für Allah subhanahu wa ta'ala, dann ist diese Sache eine Ibadah. Warum? Weil es eine Sache ist, die Allah liebt. Das war erstmal. طيب, nehmen wir ein zweites Beispiel. Dazu gehört der Wudu. Dazu gehört als drittes der Ghusl. Dazu gehört als viertes die Zakah. Dazu gehört das Fasten. Dazu gehört der Tawaf. Dazu gehört viele, viele Dinge sind Dinge, die Allah subhanahu wa ta'ala liebt. Dazu gehört auch, dass man Versprechen hält. Dazu gehört auch, dass man Schulden begleicht. Dazu gehört auch, dass man, dass man immer die Wahrheit spricht. Dazu gehört auch, dass man demjenigen, der im Unrecht ist, von seinem Unrecht abhält. Also jemand, der Unrecht tut, dass man ihn davon abhält. Dazu gehört, dass man jemandem, der dem Unrecht getan wird, dass man ihm aus dieser Situation versucht, rauszuhelfen. Dazu gehört, dass wenn jemand eine Sorge hat, dass man versucht, ihm die Sorge abzunehmen oder zu verkleinern oder wegzumachen. All das sind Dinge, da werden sich keine zwei Leute darüber streiten, dass das eine Ibadah ist für Allah subhanahu wa ta'ala. Denn nehmen wir zum Beispiel das Einhalten von Verträgen. Allah sagte subhanahu wa ta'ala, أوفوا بالعقود. Das heißt, haltet die Verträge ein. Also, wenn ich also jetzt, es kann nicht sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns das anordnet zu tun, er liebt es nicht. Deswegen, Allah liebt, dass wir die Verträge einhalten, wenn wir sie eingegangen sind. Dass wir Versprechen einhalten, wenn wir Versprechen eingegangen sind. Also, wenn ich das für Allah azza wa jalla mache, dann bete ich ihn dadurch an. Okay. Das ist die offensichtliche Bedeutung der Aussage von Sheikh al-Islam, rahimahullah ta'ala. Jetzt wollen wir aber einen zweiten Begriff einführen. Das ist der Begriff der Ta'a und schauen, wie wir das jetzt miteinander ordnen können. Ta'a, liebe Geschwister, ist das, was im Deutschen wiedergegeben wird mit Gehorsam. Allah subhanahu wa ta'ala hat im Quran al-Karim die Ta'a erwähnt. Er sagte, also die Gehorsam erwähnt, er sagte auf Arabisch erst einmal, أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Das heißt, übersetzt sinngemäß, gehorcht Allah und gehorcht dem Gesandten und den Befehlshabern unter euch. Oder diejenigen, die das Sagen unter euch haben. Das heißt also hier, Allah subhanahu wa ta'ala fordert uns auf zur Ta'a Allah gegenüber. Das ist noch unproblematisch mit der Definition, die wir vorher gehört haben. Das kann man als Ibadah bezeichnen, unproblematisch, weil Allah will, dass du es machst. طيب, der zweite Teil ist, gehorcht dem Gesandten. auch unproblematisch. Denn die Tatsache, dass du dem Gesandten folgst, ist ja nichts anderes als Gehorsam Allah gegenüber. Aber wenn wir jetzt sagen, und gehorche auch den Befehlshabern unter euch. Jetzt ist die Frage, ist das Ibadah das gleiche wie Ta'a? Ist ein Gottesdienst das gleiche wie Gehorsam? Wir sagen, nein, das ist nicht das gleiche. Und das Verhältnis zwischen diesen beiden ist wie ein kleiner Kreis, der sich in einem großen Kreis befindet. Ta'a ist ein Sammelbegriff für alles, was Allah subhanahu wa ta'ala liebt. Und wir können sagen, dass das, was Sheikh al-Islam rahimahullah ta'ala gesagt hat, genau das ist, was wir unter Ta'a verstehen. Vielleicht ist euch aufgefallen, als ich ein paar Beispiele jetzt erwähnt habe für die Ibadah, dass diese Ibadah nicht alle gleich sind. Also nehmen wir zwei als Beispiel, als Vergleich raus. Das Salah. Das Salah auf der einen Seite und das Halten von Versprechungen auf der anderen Seite. Da ist irgendein Unterschied zwischen diesen beiden Dingen, auch wenn man das vielleicht nicht ausdrücken kann. Aber man merkt, da ist irgendwas anders. Warum? Weil bei Salah, und das ist der entscheidende Unterschied, beim Salah, das ist eine Sache, die ist uns fest vorgeschrieben worden und damit das Salah in Ordnung ist und gültig ist, brauchst du dafür eine Absicht, eine Niyya. Du musst das für Allah machen, du musst Ikhlas haben. Aber bei der anderen Sache, dass man sein Versprechen hält zum Beispiel, das ist eine logisch nachvollziehbare Angelegenheit. Das heißt, auch wenn es nicht von Allah subhanahu wa ta'ala angeordnet würde, wäre es eine Sache, die jeder Mensch gerne macht, weil er davon einen Nutzen hat. Und es ist logisch nachvollziehbar. Es ist keine Sache wie bei einer Ibadah, denn viele Ibadat kann man nicht verstehen, warum sie auf diese Art und Weise vorgeschrieben worden sind. Kein Mensch kann verstehen, warum wir uns 7-mal um die Kaaba kreisen. Warum nicht 8-mal, warum nicht 6-mal. Aber es ist logisch nachvollziehbar, warum du deinen Vertrag einhalten sollst. Wenn du es nicht machst und der andere es nicht macht, dann wird der andere dich betrügen und du wirst ihn betrügen und es wird Unheil geben unter den Menschen. Das ist also nicht das Gleiche. Und deswegen sagen wir, das eine bezeichnen wir als Ibadah und das andere bezeichnen wir als Ta'a oder Qurba. Also uns sind die Definitionen jetzt nicht wichtig. Ja? Wichtig ist für uns einfach nur zu verstehen, es gibt hier Unterschiede zwischen diesen verschiedenen Dingen, die Allah subhanahu wa ta'ala liebt. Und ich werde jetzt darauf noch ein bisschen näher eingehen. Also wir sagen noch einmal, wir nehmen als Oberbegriff den Begriff der Ta'a. Ta'a, haben wir gesagt, heißt Gehorsam. Du kannst auch sagen Qurba. Qurba kommt vom arabischen Wort Qarib. Qarib bedeutet Naha. Und Qurba ist etwas, wodurch du dich Allah näherst. Deswegen heißt es auch das Opfertier Qurban, weil es etwas ist, wodurch du dich Allah subhanahu wa ta'ala näherst. Tayyib. Diese Ta'a, diese Gehorsam, diese Tat der Gehorsamkeit oder Aussage, egal was Allah subhanahu wa ta'ala liebt, kann sein, dass es eine Ibadah ist an sich. Kann auch sein, dass es keine Ibadah ist an sich. Beispiel, das Salah, wie gesagt. Das Salah ist eine Form der Ibadah. Das sage ich jetzt als Beispiel oder Dua, weil das eine Sache ist, über die wir uns alle einig sind, was wir uns alle auch gut vorstellen können. Die zweite Sache, das Einhalten eines Vertrages. Das Einhalten eines Vertrages, es kann sein, dass ein Mensch das macht für Allah subhanahu wa ta'ala, weil Allah sagte, Aufu bil Uqud, die erste Ayah in Surah Al-Ma'idah, haltet die Verträge ein. Es kann aber auch sein, dass jemand das ohne Absicht macht. Er hält den Vertrag ein, weil er das in Ordnung findet, weil er das als sinnvoll findet, weil er nicht möchte, dass man ihn als Lügner oder Betrüger bezeichnet. In diesem Fall hat er das nicht für Allah subhanahu wa ta'ala gemacht, Und es war keine Ibadah. Und er wird dafür auch nicht belohnt. Wir sagen nicht, er wird bestraft. Es sei denn, die Tatsache, dass ihm dieser große Lohn entgangen ist, bezeichnest du als eine Art Strafe. Und das ist zweifellos eine Art Strafe. Denn wenn der Mensch sieht, was er verpassen wird, Yawm al-Qiyamah, wird er bereuen, was er verpasst hat. Ist ja logisch. Tayyib. Haben wir diesen Teil, inshallah ta'ala, verstanden? Das heißt, es gibt Dinge, für die wir eine Absicht brauchen in unserem Herzen, damit sie gültig sind. Und es gibt Dinge, die, wenn wir dafür eine Absicht haben, können wir dadurch Lohn erlangen. Hasanat erlangen. Thawab erlangen. Und wenn wir die Absicht nicht haben, dann verpassen wir vieles, aber wir haben dadurch nicht يعني, etwas begangen, was haram ist. طيب. Nehmen wir weitere Beispiele dafür. Wir haben gesagt, dass Verträge einhalten. Wir haben ebenfalls Anvertrautes aufbewahren. Jemand vertraut dir etwas an, Geld, das du bei dir aufbewahren sollst. Dieses Aufbewahren oder das spätere Aushändigen, das kannst du machen, weil du in deiner Religion zum Beispiel ein Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam gehört hast oder eine Ayah im Koran, wo es heißt, dass Allah dich auffordert, in Surat al-Nisa, Allah fordert dich auf, das dir anvertraute Gut auszuhändigen an denjenigen, die es gehört. Kann sein, du machst es wegen dieser Ayah, denn Allah azzawajal wird dich dafür dementsprechend belohnen. Aber es kann auch sein, dass du es machst, weil du Angst hast, dass man dich als einen Betrüger bezeichnet. Und deswegen gibst du es her. Und so weiter und so fort. Schulden begleichen. Gibt es jemanden, der daran zweifelt, dass das Begleichen von Schulden eine gute Tat ist? Ich denke nicht. Und deswegen, auch das Begleichen von Schulden. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat davor gewarnt, dass ein Mensch Schulden macht und nicht vorhat, diese Schulden wieder zurückzuzahlen. Diese Person, die jetzt aber ihre Schulden zurückbezahlt, es kann sein, sie macht das als Akt der Annäherung zu Allah Azza wa Jal, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam dazu aufgefordert hat und weil er gelernt hat, dass dass dem Menschen nach seinem Tod alles vergeben werden kann, bis auf seine Schulden, die er anderen Menschen gegenüber hat. Das heißt, die Sünden zwischen dir und Allah Azza wa Jal, die sind, insha'Allah ta'ala, das mehr oder weniger einfache, der mehr oder weniger einfache Teil der Sünden. Denn Allah Azza wa Jal, ihm schadet keine Sünde, die du machst. Und er profitiert von keiner guten Tat, die du machst. Aber wenn du anderen Menschen Unrecht getan hast, dann sie leiden darunter. Und deswegen wollen sie ihr Recht wieder haben, auf jeden Fall. Allah verzeiht. Aber die Menschen, sie verzeihen nicht. Und deswegen ist dieser Teil der gefährlichere. Deswegen kann es sein, dass die Person Schulden begleicht, um Yawm al-Qiyamah keine Schulden begleichen zu müssen. Dann hätte er eine Absicht für Allah. Oder er macht es, weil er eben nicht natürlich von den Leuten als jemand bezeichnet werden möchte, der seine Schulden nicht begleicht und deswegen in Verruf gerät. Das Gleiche gilt, liebe Geschwister, für jeden von euch, der verantwortlich ist, Unterhalt zu zahlen für seine Familie. Du zahlst Unterhalt für deine Familie. Nafaqah auf Arabisch. Allah subhanahu wa ta'ala hat den Vater damit beauftragt. Er muss Unterhalt zahlen für seine Kinder. Das ist unser Gesetz. Tayyib. Wenn der Vater das macht, als Akt der Gewohnheit, weil er es jeden Monat macht, gibt er jedem seiner Kinder Taschengeld oder gibt seiner Frau Geld zum Einkaufen oder geht selbst einkaufen und wie auch immer, kauft Essen für seine Familie, dann kann er das machen, weil Allah ihm das anbefohlen hat. Aber er kann auch das machen, einfach aus reiner Gewohnheit, weil er keine Probleme haben will mit seiner Frau, weil er keine Probleme haben will mit seinen Kindern, weil er seine Ruhe haben will und so weiter und so fort. Also die Absicht ist hier nicht das gleiche. In dem einen Fall wird er belohnt und es ist eine Art Ibadah. Und, oder wir sagen besser als Unterscheidung ist hier, sagen wir Ta'a für Allah subhanahu wa ta'ala, damit wir diese Begriffe, wie ich gesagt habe, man kann die Begriffe anders bezeichnen, ist kein Problem. Nur wir wollen jetzt diese zwei Begriffe einführen, damit wir zwei Worte haben, mit denen wir uns in der Zukunft unterhalten können und immer wissen, was der andere meint damit. Ansonsten, du kannst beides als Ta'a bezeichnen, du kannst beides als Qurba bezeichnen, du kannst beides als Ibadah bezeichnen, nur was hast du davon, wenn du zwei Begriffe benutzt für zwei verschiedene Sachen. Tayyib. Wir wollen jetzt, nachdem wir die Sachen jetzt verstanden haben, es gibt Dinge, für die wir eine Absicht brauchen und Dinge, für die wir keine Absicht brauchen, es gibt Ibadah und es gibt Ta'a, wie können wir diese beiden Sachen voneinander unterscheiden? Die Gelehrten haben verschiedene Ansätze, wie man diese Sachen voneinander unterscheiden kann. Also, ich meine damit, nehmen wir als Beispiel, dass die Hajj. Keiner von uns zweifelt daran, dass die Hajj ein Ibadah ist. Und dass sie unbedingt gemacht werden muss für Allah subhanahu wa ta'ala. Und wehe demjenigen, der die Hajj vollzieht für einen anderen außer Allah, um gesehen zu werden. Oder um Hajji genannt zu werden. Oder irgendwas. Dieser Mensch ist auf einem ganz gefährlichen Weg. Auf dem Weg des Schirk, mit der Lanzer Hobbewahr. Aber die andere Person, haben wir gesagt, die jetzt die Verträge einhält, damit er nicht als Betrüger bezeichnet wird, wir bezeichnen ihn nicht als Muschrik. Sondern wir sagen ihm, Achi, du hast sehr viel Belohnung verloren. Hättest du das für Allah gemacht, dann du würdest dafür belohnt werden. Wie können wir diese beiden voneinander unterscheiden? Schauen wir zum Beispiel an, was Ibn Abidin, rahimahullah ta'ala, einer der hanafitischen Gelehrten in Radd al-Muhtar sagte, als Unterschied zwischen diesen beiden Begriffen, beziehungsweise er überliefert über einen anderen Usul-Gelehrten der Hanafiten, heißt Al-Lamishi, rahimahullah ta'ala. Er sagte sinngemäß erst einmal, Ibadah sprachlich gesehen bedeutet, sich Allah hinzugeben und sich für ihn, vor ihm klein zu machen. Sich vor ihm klein zu machen. Sich vor ihm zu erniedrigen. Er sagte, und per Definition ist damit etwas gemeint, wodurch nichts anderes verstanden wird, als die Verherrlichung Allahs. Also noch einmal, per Definition ist Ibadah etwas, wodurch man nichts anderes beabsichtigt, wodurch man nichts anderes verstehen kann, als die Verherrlichung Allahs. Er sagte auf Arabisch, وَحَدُّهَا فِعْلٌ لَا يُرَادُ بِهِ إِلَّا تَعْظِيمُ اللَّهِ تَعَالَى بِأَمْرِهِ. Das heißt, Allah hat was angeordnet und darunter kannst du nichts anderes verstehen, als es darum geht, dich für Allah, das Allah zu verherrlichen. Beispiel Sujud. Sujud, dass du dein Gesicht auf den Boden machst und deine beiden Hände und deine beiden Knie und deine beiden Füße, diese sieben Körperstellen auf den Boden machst, das ist eine Sache, die kannst du nicht anders interpretieren, nicht anders verstehen, als was? Als die Verherrlichung Allah subhanahu wa ta'ala. Weil ansonsten kannst du das nicht logisch nachvollziehen, warum Allah azza wa jalla das so haben möchte. Wieso hast du einen Nutzen davon, dass du es genauso machst, wie Allah es dir vorgeschrieben hat? Das ist eine ganz klare, sagt er, er nannte es hier Ibadah. Dann sagt er, Qurba definiert er, wir haben keinen Unterschied gemacht zwischen Qurba und Ta'a, ist kein Problem. Für ihn ist Qurba etwas, wodurch man sich Allah subhanahu wa ta'ala nähert, alleine, sonst niemandem, aber wodurch gleichzeitig andere Menschen auch etwas davon haben. Er sagt, wie zum Beispiel den Bau einer Moschee. Die Bau der Moschee ist etwas, machst du nur für Allah subhanahu wa ta'ala. Aber gleichzeitig im Vergleich zu dem Sujud, das Beispiel Sujud hat er nicht gemacht, das habe ich gemacht. Aber es ist nur als Beispiel, ist kein Problem. Im Vergleich zum Sujud, das Sujud, das hat nur du profitierst davon. Das machst du für Allah ganz alleine. Aber die Moschee, das ist ein Gebäude, davon profitieren auch deine Mitmenschen. طيب. Dann sagt er, Ta'a, Gehorsam, ist etwas, was man auch für andere außer Allah machen darf. Denn hier geht es nur darum, dass man entsprechend dem Befehl Allahs handelt. Und als Beispiel, als Beweis dafür sagt er eben, gehorcht Allah und gehorcht seinen Gesandten und den Befehlshabern unter euch. Das heißt, die Gehorsam ist hier für Menschen auch. Also kann es kein Akt der reinen Ibadah sein. Denn es würde nicht passen zu sagen, macht Sujud für Allah, macht Sujud für den Gesandten, das passt schon mal nicht. Und auch schon gar nicht, macht Sujud für die Befehlshaber unter euch. طيب. Jetzt kommen wir zu einem, vielleicht ein ist kein neues Thema, nur um diese Sache noch einmal deutlicher zu verstehen. Wir haben jetzt verschiedene Aspekte kennengelernt, wodurch man die Ibadah von der gewöhnlichen Ta'a unterscheiden kann. Wir haben gesagt, ein Aspekt ist die Absicht. Ta'a ist etwas, was du für Allah machen sollst, aber du auch für andere außer Allah machen darfst. Die Ibadah ist eine Sache, die du nur für Allah machen darfst. Das ist jetzt eine Art Unterscheidung, aber das Problem ist, es hilft mir noch nicht, zu wissen, was jetzt genau eine Ibadah ist. Es ist eine Art Merkmal zur Unterscheidung, aber es definiert mir nicht die Sache. Das ist was anderes. Wenn ich Eigenschaften erwähne von einem Menschen, dann definiere ich ihn nicht dadurch. Sondern ich sage lediglich ein paar Merkmale davon. Ich weiß immer nicht, von wem du sprichst. Das heißt, diese ist noch keine, das ist keine Definition. Denn eine Definition muss definieren und ausschließenden Charakter haben. Das heißt, ich darf darunter nichts anderes verstehen können. Gehen wir weiter. Wir haben gesagt also, die Sache mit der Absicht ist ein Merkmal. Es gibt noch ein anderes wesentliches Merkmal, dass die Ibadah ist etwas, also das muss nicht immer stimmen, ja? Das behaupte ich jetzt nicht, dass es immer stimmen muss, aber ein wesentliches Merkmal der Ibadah ist, dass es etwas ist, das man logisch nicht nachvollziehen kann. Sondern wir machen es so, weil Allah es uns so vorgegeben hat. Wie die Anzahl der Raka'at im Salah oder die Anzahl der Umschreitungen des Hauses, der Kaaba beim Tawaf oder die Anzahl der Takbir beim Salat al-Eid am Anfang und so weiter und so fort. Das sind Dinge, da wirst du ganz klar sagen, das ist eine Ibadah für Allah subhanahu wa ta'ala. Wie wollen wir das unterscheiden? Manche Gelehrte haben den Unterschied wie folgt gemacht. Aber um diese Sache zu verstehen, und danach kommen wir auch zu einem inshallah nützlichen Vorteil aus dem Ganzen, bi'idhnillahi ta'ala, um die Sache zu verstehen, müssen wir einen kleinen Ausflug machen zu einem anderen Thema. Und dieses andere Thema ist auch eine Wissenschaft in unserer Religion. Sie heißt Maqasid al-Sharia. Maqasid al-Sharia bedeutet auf Deutsch die Ziele oder die Absichten der Scharia. Die Absichten, die Ziele der islamischen Gesetzgebung. Das ist ein großes Thema, ein Thema für sich, über das viel geschrieben worden ist. Und ich möchte euch über ein kleines Thema darüber berichten. Und zwar die Gelehrten der Religion, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihnen allen barmherzig sein und sie segnen und sie belohnen für die Mühe, die sie sich gemacht haben für unsere Religion. Sie haben die Texte aus Koran und aus der Sunna unter die Lupe genommen. Und sie haben darüber nachgedacht. Und sie haben, wie ihr wisst, wenn man über etwas nachdenkt, kriegt man mehr Informationen, als wenn man nur oberflächlich liest. Und sie haben gesehen, dass egal welches Gesetz Allah subhanahu wa ta'ala offenbart wird, egal was Allah azza wa jal uns anordnet, egal was Allah subhanahu wa ta'ala uns befiehlt, letztendlich, ich sage extra letztendlich, das heißt nicht direkt, kann auch sein über fünf Ecken, aber letztendlich geht es darum, fünf Dinge zu beschützen. Und es geht um den Schutz von fünf Dingen, die ohne die das Leben nicht möglich wäre. Fünf Dinge, ohne die das Leben nicht möglich wäre, oder fünf Dinge, die als Notwendigkeiten gelten. Das nennt man auf Arabisch Al-Daruriyat Al-Khams. Das heißt, fünf Notwendigkeiten. Welche sind das? Die erste Notwendigkeit ist der Schutz der Religion. Der Schutz der Religion. Zweitens, der Schutz der eigenen Seele. Das heißt, Schutz des Lebens. Drittens, Schutz des Verstandes, Al-Aql. Viertens, Schutz der Nachkommenschaft, Al-Nasl. Und fünftens, Schutz des Vermögens, Al-Mal. Okay? Diese fünf Dinge, die Religion, das Leben, der Verstand, die Nachkommenschaft und das Vermögen. Diese fünf Dinge sind Notwendigkeiten. Und warum sind das Notwendigkeiten? Weil ohne sie funktioniert das Leben nicht. Ohne sie funktioniert das Leben nicht. Und deswegen wirst du finden, dass alle Gesetze Allah subhanahu wa ta'ala diese fünf Dinge bewahren. Warum? Weil diese fünf Dinge müssen bewahrt werden, wie gesagt haben. Ohne sie funktioniert es nicht. Wir werden jetzt ein paar Beispiele dafür auch erwähnen. Aber beeindruckenderweise und auch logischerweise, wenn diese Dinge fünf Notwendigkeiten im Leben eines Menschen darstellen, dann muss automatisch jedes Gesetz, das Allah subhanahu wa ta'ala offenbart hat den Menschen, diese fünf Dinge bewahren. Es kann nicht sein, dass in der Gesetzgebung von der Tora eines dieser fünf Dinge nicht bewahrt worden ist. Oder in Injil, oder in Zabur, oder Suhuf Ibrahim, oder Musa, oder im Koran al-Azim, das kann nicht sein. Und deswegen sagen die Gelehrten, das sind die fünf Dinge, die von allen Gesetzen, die Allah subhanahu wa ta'ala jemals offenbart hat, beschützt worden sind. Der Schutz der Religion, natürlich jetzt für jede dieser Kategorie gibt es yani sehr, sehr viele Beispiele. Sehr, sehr viele Beispiele, wie diese Dinge geschützt werden. Durch Befehle, durch Verbote, durch Vorsichtsmaßnahmen und so weiter und so fort. Das ist unzählig. Wie gesagt, das ist ein Thema für sich. Nehmen wir den Schutz der Religion. Wie wird der Schutz der Religion bewahrt? Durch unzählige viele Dinge. Zum Beispiel dadurch, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam dir verboten hat, Schirk zu machen. Dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam dir gesagt hat, wer bei Allah schwört, soll bei ihm schwören. Wer schwören will, soll bei Allah schwören oder schweigen. Das heißt, man darf bei niemandem anderes schwören, außer bei Allah azza wa jal. Da schützt du deine Religion, da schützt du deinen Tawhid. Und so weiter und so fort. Yani der Schutz der Religion, der Befehl, dass du beten musst. Der Befehl, dass du fasten musst. Das alles dadurch wird dein Dien beschützt. Die Seele. Beispiel dafür ist das Verbot zu töten. Der Verstand. Beispiel dafür der Verbot, Alkohol zu konsumieren. Nachkommenschaft, An-Nasl. Beispiel dafür ist der Verbot von Zina. Vermögen. Beispiel dafür ist das Verbot zu stehlen. Und so weiter und so fort. Warum haben wir diese Sache, das ist der Ausflug, mehr wollen wir darüber nicht reden. Warum haben wir diesen Ausflug gerade eben gemacht? Weil dadurch erkennen wir eine Definition von manchen Gelehrten, die gesagt haben, der Unterschied zwischen einer Ibadah und einer gewöhnlichen Ta'a ist, er sagt, Ibadah ist das, was zum Schutz der Religion beiträgt. Zum ersten der fünf Notwendigkeiten. Und Ta'a ist alles, was zum Schutz der anderen vier Notwendigkeiten beiträgt. Das heißt, zur Seele, Verstand, Nachkommenschaft und Vermögen. Jetzt können wir, Alhamdulillah, das viel besser verstehen als vorher. Beispiel. Allah subhanahu wa ta'ala hat dir verboten, Schweinefleisch zu essen. Er hat dir aber erlaubt, Schweinefleisch im Notfall zu essen. Das heißt, Notfall heißt was? Wenn du sterben würdest, verhungern würdest, wenn du dieses Schweinefleisch nicht essen würdest. Und dann sagt er dir, machst du es aber auch in dem Maße, wie er es dir erlaubt hat. Diese Sache ist ein Schutz des deines Lebens. Ein Schutz deines Lebens. Ein Schutz der Seele. Dieses Essen und Trinken, was in diesem Fall erlaubt ist, oder das Essen und Trinken von diesen verbotenen Dingen, wenn es also kein Notfall ist, das ist was? Das ist Schutz. Das ist Schutz entweder deiner Seele oder Schutz deiner Religion oder Schutz auch deines Verstandes, je nachdem, was wir essen, wir sprechen. Es kann auch sein, dass es Schutz ist deiner Würde, denn die Sache mit der Würde passt in die Sache der Nachkommenschaft, eine Unterkategorie, Al-Ird ist eine Unterkategorie von An-Nasl, und so weiter und so fort. Nehmen wir ein Beispiel, um das vielleicht noch deutlicher zu machen. Warum müssen die Menschen ihre Verträge einhalten, wenn sie eingegangen sind? Du hast einen Kaufvertrag eingegangen mit jemandem, hast dich auf ihn geeinigt, ich gebe dir 5 Euro und du gibst mir dafür ein Buch. Warum muss man diesen Vertrag eingehen, einhalten? Du kannst sagen, weil Allah subhanahu wa ta'ala im Koran Karim das dir befohlen hat. Richtig. Aber bezogen auf unsere Thematik, die wir gerade eben kennengelernt haben, sagen wir, weil eines der Ziele der Scharia ist, das Vermögen der Menschen zu schützen. Und würdest du 5 Euro bezahlen und kein Buch dafür bekommen, oder umgekehrt, dann würdest du dadurch eben zuwiderhandeln gegen dieses Prinzip. Okay? Und dann hättest du ein Verbot begangen. Diese Sache, ist das ein Schutz der Religion? In erster Linie nicht. In erster Linie ist es ein Schutz deines Vermögens. Und deswegen ist das eine Sache, wenn du sie für Allah machst, wirst du dafür belohnt. Wenn du sie aber nicht für Allah machst, wirst du dafür nicht bestraft. So einfach ist das. Weiteres Beispiel. Alkohol trinken. Alkohol trinken ist in erster Linie natürlich verboten, weil Allah es verboten hat. Aber welches Prinzip wird in erster Linie verletzt von diesen 5? Wer kann mir sagen? Der Verstand. Barakallahu fi. Der Verstand. Denn jemand, der Alkohol trinkt, verliert seinen Verstand. Okay? Jetzt pass auf, jemand trinkt kein Alkohol. Warum trinkt er kein Alkohol? Er macht es, weil Allah es verboten hat. Wunderbar. Du wirst dafür belohnt. Der andere macht es, weil es ihm nicht schmeckt. Okay? Er wird dafür nicht zur Rechenschaft gezogen. Er wird dafür nicht zur Rechenschaft gezogen. Das ist sehr wichtig, wir werden auch gleich nachher noch deutlicher eingehen. Oder können wir jetzt schon darauf eingehen? Nehmen wir ein Beispiel jetzt. Allah subhanahu wa ta'ala hat von dir verlangt, die Sünden zu unterlassen. Wie zum Beispiel den Hijab auszuziehen. Okay? Den Hijab auszuziehen. Der Hijab und diese Anordnung, das auszuführen, das heißt den Hijab anzuziehen, auf die islamische korrekte Art und Weise, ist ein Schutz, der in erster Linie passt, in welche der 5 Kategorien? ist ein bisschen schwieriger. Pass in die Sache mit der Nachkommenschaft. Okay? Warum? Weil die Sache mit Nachkommenschaft ist, da ist auch eine Unterkategorie davon ist die Sache mit der Würde. Und darunter gehört auch das Verbot von Zina. Darunter gehört das Verbot, auf Frauen zu schauen, die man nicht sehen darf und so weiter und so fort. Das heißt, sie bewahrt in erster Linie diese vierte oder das fünfte Prinzip, An-Nasl. Und wenn sie jetzt diese Sache macht, sie trägt Hijab, weil es eine Anordnung ist von Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Sie wird dafür belohnt. Aber die andere trägt Hijab, weil sie in ihrer Gesellschaft alle die Frauen Hijab tragen. Wir sagen, sie wird dafür nicht bestraft. Umgekehrt genauso. Angenommen, sie trägt keinen Hijab. Sie macht dadurch etwas Haram. Und jetzt stell dir vor, eine Frau trägt keinen Hijab aus Angst vor den Leuten. Sie trägt keinen Hijab aus Angst vor den Leuten. Können wir ganz klar sagen, das ist eine Sünde. Das ist eine Sünde, dass sie keinen Hijab trägt, aus Angst vor den Leuten. Aber wir sagen nicht, dass sie Schirk begangen hat. Wir sagen nicht, dass sie Schirk begangen hat. Und das können wir jetzt daraus ein Prinzip ableiten und sagen, jemand, der eine Sünde unterlässt, der umgekehrte Fall, stell dir vor, jemand unterlässt eine Sünde, wie zum Beispiel, wenn er alleine ist, Gott bewahre, dann hat er kein Problem damit, etwas anzuschauen, was haram ist. Aber wenn er zum Beispiel mit seinem Vater läuft, oder mit seiner Mutter läuft, oder mit seinem Freund läuft, oder mit dem Imam der Moschee läuft, oder wie auch immer, dann senkt er seinen Blick, als wäre er der gottesfürchtigste Sahabi auf der Welt. Hat er in diesem Fall Schirk begangen? Ganz klar nein. Ganz klar nein. Denn das Unterlassen einer Sünde für jemanden anderes außer Allah ist kein Schirk. Und wer das behauptet, soll einen einzigen Hadith uns zeigen, der das aussagt. Denn die Angelegenheit mit Tawhid und Schirk sind Sachen, die sind, müssen wir so nehmen, wie sie überliefert worden sind über den Propheten sallallahu alaihi wasallam oder wie sie im Koran al-Karim stehen. Deswegen braucht jemand in dieser Hinsicht keine Angst haben, dass er sagt, wenn eine Frau zum Beispiel sagt, ich bin jetzt noch nicht bereit, Hijab zu tragen, weil ich mache das jetzt nicht für Allah. Wir sagen langsam, trag Hijab, auch wenn du das noch nicht für Allah machst. Denn warum? Du schützt deine Würde. Du willst doch nicht, dass andere Menschen über dich schlecht sprechen. Trag den Hijab. Und im Laufe der Zeit wirst du deine Absicht, inshallah ta'ala, korrigieren und in die Richtung lenken, dass du das für Allah subhanahu wa ta'ala machst. Ja, das ist der Nutzen, liebe Geschwister, zu wissen, was eine Ta'a ist und was eine reine Ibadah ist, damit wir auch wissen, wo ist die Gefahr, dass wir Schirk begehen und wo ist diese Gefahr nicht. Zum vollkommenen Tawhid gehört natürlich, liebe Geschwister, dass man alles für Allah subhanahu wa ta'ala macht, jede Ta'a für Allah macht. Und ihr seht, die Stufen des Tawhid sind unterschiedlich stark. Die Ibadat, sie müssen für Allah alle gemacht werden. Alleine. Aber bei der Ta'a, wir unterscheiden uns. Der eine kommt in die Moschee und erhofft sich bei Allah, durch jeden Schritt von Allah belohnt zu werden. Und der andere macht sich diese Sache nicht bewusst. Der eine ist besser bei Allah als der andere. Es kann sein, dass es Dinge gibt, die beide Aspekte beinhalten. Also es gibt Dinge, die nicht ganz klar eine Ibadah sind und sonst nichts. Oder sind eine Ta'a und haben mit Ibadah gar nichts zu tun. Nehmen wir ein Beispiel. Zum Beispiel die Sache mit der Heirat. Die Heirat ist in erster Linie eine weltliche Angelegenheit. Aber wir wissen, es gibt darin Aspekte, die sind religiös. Zum Beispiel, wie geheiratet wird. Das ist gemeint, der Heiratsvertrag an sich. Yani, warum muss der Wali, der Frau, die Frau verheiraten? Und warum müssen zwei unbescholtene Zeugen, Männer anwesend sein? Und warum ist es Sunna, dass man es bekannt macht? Und so weiter und so fort. Es gibt manche Dinge, die sind fest vorgeschrieben, nachvollziehbar. Und manche Dinge, die sind eben nicht nachvollziehbar. Deswegen, es gibt Dinge, die sind manchmal, sie beinhalten zwei Aspekte, also Ibadah-Aspekt und eher weltlichen Aspekt. Wallahu ta'ala a'la. Dann möchte ich gerne an dieser Stelle stoppen, weil jetzt kommen wir zu einem neuen Thema. Da wird die Zeit auf keinen Fall dafür reichen. Wir haben noch ungefähr gut Viertelstunde oder 20 Minuten bis zum Gebet. Nutzen wir die Zeit, inshallah ta'ala, für Fragen aus, wenn es Fragen gibt. Und beim nächsten Mal machen wir dann, inshallah ta'ala, weiter mit genau diesem dritten Punkt über Al-Mu'alah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und euch segnen für eure Anwesenheit. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira.